So, wir haben den 2. März Anno Domini 2024 und bevor am Wochenende jetzt die große Panik ausbricht wegen der Brücke von Kertsch, also die Krimbrücke und die deutsche Bundeswehr, die da versucht hat, einen Anschlag zu planen, wollte ich euch ein kleines bisschen eine Beruhigungstablette ermöglichen. Ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr die nehmt oder nicht. Also zunächst einmal sieht das natürlich furchtbar aus. Da ist also eine Telefonkonferenz oder eine Zoom-Konferenz oder was auch immer abgehört worden durch die russischen Kräfte. Das sieht zumindest so aus. Und denen ist das jetzt aber auch schon seit längerem bekannt. Also diese ganze Planung, die soll ja da irgendwann in der Anfang der zweiten Februarhälfte schon über die Bühne gegangen sein. Genau, das wissen wir da nicht. Wir wissen nur, wer daran teilgenommen hat. Das wurde ja verlautbart durch eine Frau Simonian, die das in den russischen Medien publiziert hat, nachdem sie gebeten hatte, Stellungnahme von deutscher Seite und die nicht erfolgt ist, hat sie das dann veröffentlicht. Also der Inspekteur der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhards, dann dem Leiter der Einsatz- und Übungsabteilung, Frank Gräfe, und den Mitarbeitern der Flugbetriebszentrale des Weltraumkommandos namens Fenske und Frohstädte. Die waren die vier, die an dieser Konferenz teilgenommen haben. Soweit ist das alles klar. Man kann sich jetzt mal diese knapp 40 Minuten dieser Telefonkonferenz da auch anhören. Das ist auch ganz informativ. Aber meines Erachtens ist es nicht der Kern dessen, was hier wirklich stattgefunden hat. Vielleicht scrollen wir noch ein paar Tage zurück auf dem Kalender und gucken uns diese Fregatte Hessen da im Roten Meer an. Auch die haben ja irgendwie sich anscheinend zumindest, und so wurde es ja kolportiert, fast lächerlich gemacht, indem sie zwei Raketen auf eine Drohne der Amerikaner abgeschossen haben. Das klingt schon ziemlich doof, wenn man Waffen vom eigenen Alliierten angreift. Allerdings, was da weniger oft gesagt wird, ist, dass diese Drohne nicht mit einer offensichtlichen Kennung als amerikanische Drohne darum flog. Das heißt, die Hessen oder Besatzung der Hessen, die konnten nicht sehen, was das ist. Die haben also quasi ihren Transponder abgeschaltet und sind quasi verdeckt geflogen, die Amerikaner. So, die Fregatte Hessen, die fühlte sich bedroht, hat da zwei Raketen abgeschossen. Das tut man immer so. Ja, man schießt einmal und zweimal, um einfach sicher zu gehen. Und beide Raketen haben diese Drohne verfehlt. Das ist jetzt schon sehr merkwürdig. Da hat bei mir zumindest schon mal die Vermutung geklingelt, das könnte doch sein, dass die Raketen, die ja auch aus US-amerikanischer Herstellung stammten, und diese Drohne, die jetzt da quasi ohne Kennung flog, trotzdem irgendwie miteinander geredet haben, elektronisch. Und die Raketen gemerkt haben, wir greifen hier quasi die Drohne vom gleichen Hersteller oder vom gleichen Land an und das machen wir nicht. Wir sagen einfach nicht bumm, sondern fallen ins Wasser. Das wäre natürlich schon waffentechnisch gesehen eine ziemliche Bösheit, denn wenn die Amerikaner uns Waffen verkaufen, die wir gegen deren eigene Waffensysteme nicht einsetzen können, selbst wenn die uns plötzlich feindlich wären, oder über Nacht würden, ja, dann wären wir doch ganz schön betrogen. Und wer sagt uns nicht, dass die deutsche Bundeswehr diesen Versuch gemacht hat, um das mal auszutesten? Möglicherweise haben sie es auch schon gewusst, dass das so ist, aber wollten das publik machen. Das wäre doch auch mal eine Idee, in die Richtung zu denken. Also ganz so blöd können ja die Deutschen nicht sein. Die haben ja eigentlich in der Geschichte dieser Welt immer Herausragendes geleistet. Naja, in der letzten Zeit sieht es zwar mehr so danach aus, als ob sie sich Herausragendes leisten, indem nämlich, dass sie alles mögliche Blödsinnige machen, aber schauen wir mal, ob das wirklich so stimmt. Und jetzt gehen wir mal zurück zu dieser Telefonkonferenz, die da durchgestochen wurde oder wie auch immer die Russen an das Audiomaterial gekommen sein mögen. Wir dürfen auch nicht ganz vergessen, da gibt es noch eine nationale Sicherheitsagentur in der USA, National Security Agency, NSA, und da gehörte ja mal so jemand dazu, oder zumindest in diesem Umfeld war der beheimatet zwischen CIA und NSA und der hieß Snowden. Edward Snowden. So, und der, wo ist der? Der sitzt zurzeit in Moskau. Der hat sich dahin verkümmelt, weil er durchgestochen hat, wie das gelaufen ist mit PRISM, mit diesem Abhörsystem Prisma, mit dem man zum Beispiel auch die Kanzlerin damals noch, Frau Dr. Dr. 17 Mal, Angela Merkel da abgehört hat. Und das ist natürlich ein Spezialist in all diesen Techniken da und möglicherweise haben die Russen von ihm Gebrauch gemacht. Möglicherweise ist es aber auch ganz anders. Es kann auch sein, dass die amerikanischen Patrioten mit den russischen Patrioten und den deutschen Patrioten da irgendwie unter einer Decke stecken und da eine Nummer abgezogen haben, die ein kleines bisschen größer ist als das, was wir so gemeinhin da sehen und was uns da vorgezeigt wird. Was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass diese vier Leute diese Telefonkonferenz gehalten haben und dass jetzt das in die Öffentlichkeit gedrungen ist und die Bevölkerung mal darüber nachdenken darf, was sie denn davon halten muss, wenn Kanzleramt und vielleicht die Harthöhe, also das Bundesverteidigungsministerium und so weiter, da solche merkwürdigen Dinge machen und uns in einen Krieg hineinziehen, der laut Artikel 26 des Grundgesetzes eigentlich verboten ist. Und dass das natürlich dann auch noch ruchbar wird und die Deutschen weltweit jetzt in den Fokus rückt, damit wird auf jeden Fall mal in der Weltöffentlichkeit, und damit meine ich jetzt die zivile Weltöffentlichkeit und nicht die Geheimdienste und Militärs, Deutschland wieder in den Mittelpunkt gerückt. Ja, und damit natürlich ein riesiges Schlaglicht geworfen, zum Beispiel auf den Status dieses Gebildes, was auch immer das ist, Deutschland. Ist das eine Firma, ist das eine Republik, wie auch immer. Ist auf jeden Fall die Rechtsnachfolgerin vom Dritten Reich. Ist sie auch die Nachfolgerin im Unrecht dessen, was im Dritten Reich passiert ist? Das ist ja die große Frage und da tangiert das dann auch die sogenannte Feindstaatenklausel der UNO-Charta. Das ist jetzt also wirklich eine ganz große Nummer geworden dadurch. Auch diese Geschichte mit dem 2+4-Vertrag wird damit in ein Schlaglicht gerückt. Und zwar ist ja vertraglich da angeblich die Souveränität hergestellt worden. Aber man muss sich hier mal kurz überlegen, was für eine Souveränität kann das denn sein, wenn sie davon abhängt, dass andere Mächte, nämlich die Alliierten des Zweiten Weltkrieges, die gegen Deutschland gekämpft haben, wenn die uns in einem Vertrag, der ja immerhin kündbar ist, und das haben wir ja jetzt auch gesehen, dass Russland erwägt, diesen Vertrag zu kündigen, wenn unsere Souveränität von so einem Vertrag abhängt. Ist das dann wirklich eine Souveränität? Also souverän ist ja nur der, der eben nicht von irgendwelchen Regelungen, vertraglicher Art, wie auch immer, mit anderen Mächten seine eigene Souveränität hat und die anderen gar nicht fragen muss. Und es bleibt natürlich auch immer noch die große Frage, wieso haben wir ein Grundgesetz und keine Verfassung? Auch das blickt jetzt in die Öffentlichkeit der Welt, die mit erstaunten Gesichtern da sitzt, in großen Augen und runden Ohren zuhört, was da alles besprochen wurde. Aber es geht gar nicht um die Technikalitäten mit den Taurus-Raketen und mit der Brücke von Kertsch, sondern es geht eigentlich darum, dass all diese Fragen, die ich eben angesprochen habe, jetzt plötzlich in der deutschen Öffentlichkeit, aber auch in der Öffentlichkeit der zivilen Weltbevölkerung Platz greift und plötzlich in den Mittelpunkt rückt. So, und jetzt kommt diese Beruhigungspille oder mehrere. Ihr könnt euch dann aussuchen, welche die euch naheliegendste erscheint oder ihr könnt selber recherchieren, ob ich vielleicht wirklich falsch liegen könnte und vielleicht was Besseres da ist. Auf jeden Fall, nehmen wir mal einfach folgenden Fall an. Nehmen wir mal an, die deutsche Regierung hätte hinter den Kulissen schon lange irgendwelche heimlichen Wünsche und Ambitionen in diese Völkergemeinschaft der BRICS-Staaten einzutreten. Das würde den tiefen Staat aber ziemlich, wie soll man sagen, auf die Palme bringen. Und der tiefe Staat würde sich natürlich überlegen, was jetzt er machen kann, damit dieses furchtbare Deutschland aus seiner Sicht von der Landkarte verschwindet. Ja, die ganze Zeit war ja das Land besetzt und unterdrückt und nicht souverän, zumindest ist das meine Meinung dazu, die allerdings von vielen Politikern geteilt wird. Denken wir mal an den Wolfgang Schäuble. Und da konnte man das beherrschen und gängeln und drangsalieren und sehr viel Geld rausfließen lassen und das Deutschland ziemlich niedrig runterhalten. Man muss sich nur mal die Potsdamer Verträge durchlesen, was da über das Durchschnittseinkommen der deutschen Bürger gesagt wird. Aber wenn die jetzt heimlich zum Beispiel von der Fahne gehen wollten, ja, das wäre natürlich ganz furchtbar, zumindest aus Sicht des tiefen Staates. Und er müsste erwägen, wie er dieses Deutschland vernichtet. Nun, kriegerisch vernichten kann er es nicht, weil das Subjekt, das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich in den Grenzen von 1914 oder 1918 oder wie auch immer, nicht das dritte, sondern das ursprüngliche Kaiserreich, das ist ja noch nicht zerstört. Das gilt ja immer noch. Da hat es noch nie einen Friedensvertrag gegeben, in dem irgendwas anderes geregelt wurde als das, was zwischen 1871 und 1918 galt. Das Einzige, wie man ein Völkerrechtssubjekt völlig annihilieren kann, ist, wenn das sich selber auflöst, aber dazu hat es aber gar keinen Anlass, oder wenn es durch Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, Erdbeben, Überschwemmungen, bla, vernichtet wird. Nun haben wir aber schon mitbekommen, dass diese Tiefstaatler da über Waffensysteme verfügen, die es durchaus möglich machen. Wir haben das gesehen in der Türkei, wir haben das gesehen in Nordafrika und an anderen Stellen, auch zuletzt jetzt in Japan wiederum, dass da Erdbeben ausbrechen, immer wenn da eine politische Richtung eingeschlagen wird, die der tiefe Staat nicht so gut findet. Und wir dürfen mal unterstellen, dass unsere Politiker das wissen. Das heißt, wenn die jetzt irgendwelche Verhandlungen geheimer Art führen, hinter dem Rücken des tiefen Staates, um möglicherweise BRICS beizutreten, dann gefährdet das natürlich dieses Land enorm, weil man kann mit diesen Waffen natürlich alte Vulkane in der Eifel oder sonst wo wachen lassen und Erdbeben machen und wie auch immer dieses Land in Schutt und Asche legen oder unter einer ziemlich dicken Lavadecke zu ersticken. Und da wäre nichts besser zur Tarnung, als wenn die BRD ganz im Sinne des tiefen Staates natürlich geplant hätte, der Ukraine eine große Hilfe mit diesen Taurus-Geschichten da zu machen und zu leisten, aber dabei halt erwischt wurde und auf die Finger bekommen hat und jetzt eigentlich nicht so wirklich kann, wie sie ja nun gerne gewollt hätten. Das heißt, hier wird Pulverdampf gemacht und Nebel, Kerzen gezündet und ja, das ist im Moment eine ganz, ganz undurchschaubare Gemengelage. Deswegen würde ich also die Aufregung runterfahren, das Wochenende genießen und auf gar keinen Fall in irgendwelche Krisen geraten. Die andere Möglichkeit, die hier auch in Betracht gehört, ist diejenige, dass die Patrioten in Amerika und die Patrioten in Russland und die Patrioten auch in Deutschland, und da meine ich jetzt die Militärpatrioten in der Bundeswehr, da gewisse Reinigungsprozesse machen und da ein paar Pappnasen dazu gebracht haben, sich selber zu erhängen. Denn wenn das tatsächlich jetzt diese vier Leute da wirklich ernst gemeint haben mit dem Angriff auf die Brücke von Kertsch, naja, dann ist das ein ganz bösartiges Ding und dann hätten sie mit der Regierung da zusammen eine verräterische Nummer gedreht, um dieses Land tatsächlich in eine Kriegshandlung zu involvieren, die auf jeden Fall eine hochverräterische Handlung gegenüber dem deutschen Volk wäre. Und dann hätten die sich da ganz schön exponiert und möglicherweise auch um ihr Leben gebracht. Also weiß ich nicht, will ich nicht behaupten, dass es so ist, aber zumindest muss man auch frei sein, in diese Richtung zu denken, ja, dass da also innere Reinigungsprozesse stattfinden und man versucht, so ein paar dunkle Pappkameraden da loszuwerden und die dann öffentlichkeitswirksam hinhängt. So, ich will heute nicht länger machen. Das soll mal keine kurze Geschichte gewesen sein. Nur damit ihr das Wochenende noch genießen könnt. So weit, so gut. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis dann. Ciao.